Stein. Was gibt's? Komm mit. Wer bist du? Ich bin dein Traumgeist. Ich bin dein böses Gewissen. Schonemies! Wenn du meine Hölle ausgekostet haben wirst, werde ich dich schonen. Gib mir meine Hacke! Das Stück spielt auf irdischem Granitboden.